Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Ahl Sunnah wal Jamaa und die Leute von Ahl Sunnah wal Jamaa, die Träger von dieser Aqida, dieser heiligen, gesegneten Aqida, haben ihre Eigenschaften, ihre Besonderheiten, barakallahu fikum. Und die muss jeder Muslim lernen. Diese Eigenschaften und diese Besonderheiten von Ahl Sunnah wal Jamaa und ihren Trägern muss jeder Muslim kennen. أشعر الصحراء أزيدها لهب واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب أهل السنة والجماعة ergibt sich Quran und Sunna und zweifelt an nichts, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und von seinem Rasul alayhi salatu wa salam. Aber alle diese Texte, die Texte der Scharia, verstehen Sie so, wie die ersten Generationen es verstanden haben. Wie die Salaf, Ridwanullahi alayhi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Meine lieben Geschwister im Islam, jeder von euch weiß, dass in unserer Zeit auch die größten Fasaqa, auch die größten Munafikin, die größten Mushrikin, nennen sich Ahl Sunnah wal Jamaa. Wir werden sehen, dass die ärgsten Sufis, die Mushrikin, sie nennen sich Ahl Sunnah wal Jamaa. Wir werden sehen, dass sich die Rafida, die Mushrikin, sie nennen sich selbst Befolger von Ahl al-Bayt. Die befolgen die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht nur das, sondern auch Leute, die nicht Sufis und nicht Rafida sind und auch nicht Munafikin, inshallah wa ta'ala, sie nennen sich selbst Ahl Sunnah wal Jamaa und wollen sich denen zuordnen. Aber Ahl Sunnah wal Jamaa, barakallahu fikum, ist etwas Besonderes. Ahl Sunnah wal Jamaa und die Leute von Ahl Sunnah wal Jamaah, die Träger von dieser Aqida, dieser heiligen gesegneten Aqida, haben ihre Eigenschaften, ihre Besonderheiten, barakallahu fikum. Und die muss jeder Muslim lernen. Diese Eigenschaften und diese Besonderheiten von Ahl Sunnah wal Jamaah und ihren Trägern muss jeder Muslim kennen. Die erste Sache, die erste Besonderheit von Ahl Sunnah wal Jamaah ist, die sind ergeben den Quellen des Islams. Sie ergeben sich Koran und Sunna. Und Koran und Sunna verstehen sie so, wie die ersten Generationen es verstanden haben. Es gibt viele Leute, sie sagen, ich gucke nur auf Koran und Sunna, aber sie verstehen Koran und Sunna auf ihre eigene Art und Weise. So einer ist Dal. So einer ist Fidalala. Ahl Sunnah wal Jamaah ergibt sich Koran und Sunna. Und zweifelt an nichts, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und von seinem Rasul alayhi salatu wasalam. Aber alle diese Texte, die Texte der Scharia, verstehen sie so, wie die ersten Generationen es verstanden haben. Wie die Salaf, Ridwanullahi alayhi. Die Quellen ihrer Religion sind Koran und Sunna. Nur, sie nehmen nicht ihre Religion aus irgendeiner Philosophie oder aus irgendwelchen Weisheiten. Nein, die Quellen des Islams, von wo nehmen wir unsere Beweise? Aus Koran und Sunna. Nur, wenn wir über andere Beweise sprechen, wie zum Beispiel Ijma oder Qiyas, dann müssen Ijma und Qiyas mit Koran und Sunna übereinstimmen. Sonst sind sie kein Beweis für Ahl Sunnah wal Jamaah. Ahl Sunnah wal Jamaah, einer ihrer Eigenschaften und Besonderheiten ist die, sie befolgen und erfinden nichts in der Religion. Sie befolgen nur das, was die ersten Generationen gemacht haben und erfinden nicht neue Sachen im Islam. Dass sie sagen, na, die ersten Generationen haben das nicht gemacht, aber wir haben das eingeführt. Es wird nichts eingeführt. Ahl Sunnah wal Jamaah macht so etwas nicht. Sie machen nur das, was die ersten Generationen gemacht haben. Wenn sie es nicht gemacht haben, machen Ahl Sunnah wal Jamaah diese Sache auch nicht. Ahl Sunnah wal Jamaah, sie haben Interesse für Koran und für Sunnah. Sie interessieren sich für Koran und Sunna. Derjenige, der sich für Koran und Sunna nicht interessiert, er ist nicht von Ahl Sunnah wal Jamaah. Andere Sekten interessieren sich für alles Mögliche, aber am wenigsten für Koran und Sunna. Ahl Sunnah wal Jamaah und ihre Besonderheit ist die, dass sie Koran erlernen und Sunna erlernen. Nicht nur allgemein, allgemein und präzise. Das ist Eigenschaft von Ahl Sunnah wal Jamaah. Ahl Sunnah wal Jamaah, sie machen keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna. Koran und Sunna ist das Gleiche für uns. Aus Koran und aus Sunna nehmen wir unsere Gesetze, unsere Ibadat, unsere Ahkam. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna, weil beides hat Allah, der Allmächtige, Tabaraka wa Ta'ala, offenbart. Der Prophet, alayhi salatu wasalam, hat die Sunna nicht von sich selbst erfunden. Allah hat sie ihm offenbart und er musste sie nur weiterleiten an uns. Deswegen gibt es keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna. Bei anderen Sekten werden wir sehen, sie sagen, ist das für den Koran in Ordnung? Wenn das in Sunna ist, nehmen wir nicht. Das sind Firak, Dalla, Sekten, die in die Irre gegangen sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jamaah, sie machen keinen Unterschied zwischen Überlieferungen, die Ahad sind und die Mutawatir sind. Ahad ist ein Beweis im Fiqh und in Aqidah genauso wie Mutawatir-Überlieferungen. Und in dieser Sache gibt es keinen Unterschied zwischen Ahad und Mutawatir, wenn die Überlieferung sahih ist. Nur ihre gegangenen Sekten machen einen Unterschied zwischen Mutawatir und Ahad. La hawla wa la quwwata illa billah. Bei Ahl Sunnah wal Jamaah gibt es keinen besonderen Imam, auf den sie hören und in jeder Angelegenheit gehorchen und nichts von seinen Worten und Befehlen zurückweisen. Niemand außer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeder andere außer dem Propheten alaihi salatu wasalam. Ahl Sunnah wal Jamaah nimmt von seinen Meinungen, wenn sie Koran und Sunnah entsprechen, und weisen zurück, was Koran und Sunnah nicht entspricht. Bei den irre gegangenen Sekten darfst du einem Imam oder einem Sheikh nicht einmal die Frage stellen, wieso. Es wird dir befohlen, als hätte Rasulullah alayhi salatu wasalam es dir befohlen. Und das sind Eigenschaften von Firak, Dalla, irre gegangenen Sekten. Ahl Sunnah wal Jamaah kennen den Propheten alaihi salatu wasalam am besten. Vor besser als alle Gruppierungen, die sich dem Islam zuschreiben. Weil sie den Propheten, sie erlernen die Sunna und kennen ihn, alaihi salatu wasalam. Sie versuchen so zu leben, wie er gelebt hat. Deswegen kennen sie Rasulullah sallallahu alaihi wasalam am besten. Die Sekten, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie beschreibt, die Parteien und Gruppierungen, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jede Sekte, jede Gruppierung, jede Partei ist zufrieden und froh über das, was sie bei sich haben. Von Eigenschaften. Aber Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jamaah sind nicht so, wie diese Leute sie erfunden haben, sondern die sind so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen die Religion beigebracht hat. Danach streben sie und danach handeln sie. Eine der Eigenschaften von Ahl Sunnah wal Jamaah ist, dass sie in die Religion komplett eintreten. Sie nehmen nicht von dem Islam, was ihnen gefällt, und lassen, was ihnen nicht gefällt. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt und sagt, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ihr Gläubigen, tretet in die Religion komplett ein. Nimm die Religion als ein Ganzes. Nimm nicht von der Religion das, was dir passt, wie das irre gegangene Leute Dalil machen. Ahli Sunnah wal Jamaah, sie nehmen die Religion komplett. Ahli Sunnah wal Jamaah nehmen die Ahkam und die Awamir, die Befehle von Allah und von seinen Propheten, sie nehmen sie mit Kraft, mit Kuwa und mit Strenge. Das ist kein Spiel für sie. Allah befehlt und sein Prophet alaihi salatu wasalam befehlt. Ahli Sunnah wal Jamaah nehmen diese Befehle mit, sie sind ernst, eine ernste Angelegenheit. Sie nehmen sie mit Strenge und mit Kraft. Bei dieser Sache sind sie nicht locker. Bei Dunya und bei anderen Sachen sind sie locker. Aber bei Befehlen, die von Allah kommen und von seinen Propheten, da sind sie streng. Mögen die Kuffar sagen, was sie wollen. Strenggläubige, Fundamentalisten, was auch immer. Ahli Sunnah wal Jamaah, ihre Eigenschaft ist, dass sie die Befehle Gottes und die Befehle des Propheten mit Kraft und mit Strenge nehmen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahli Sunnah wal Jamaah haben Respekt vor den Salaf. Sie respektieren ihre ersten Generationen. Sie sind nicht wie die viele, die sich dem Islam zuschreiben oder der Ahli Sunnah zuschreiben in unserer Zeit. Sie achten überhaupt nicht auf die Salaf. Die Salaf sind ihnen wurscht. Sogar das Wort Salaf in unserer Zeit ist ein Lafd, also eine Aussage, eine unerwünschte Aussage. Madhmum. Keine Schöne, wenn du sagst, er befolgt die Salaf. Er ist ein Salafi. Es ist überhaupt nicht gut, dass man das Wort Salaf benutzt. Aber Ahli Sunnah wal Jamaah lieben ihre Salaf, ihre ersten Generationen. Die Sahaba und die Tabi'in und die Tabi'in und die Imame der Sunnah. Und respektieren sie und versuchen ihnen nachzuahmen. Versuchen so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Ahli Sunnah wal Jamaah. Bei einer bestimmten Mas'ala, bei einer bestimmten Frage, sie sammeln alle Beweise zu einem bestimmten Thema. Und so kommen sie also zu ihrem Ziel, zu ihrem Resultat. Sie sind nicht wie die ihre gegangenen Sekten. Sie nehmen nur ein Hadith und vernachlässigen alle anderen Hadithe zu diesem Thema. Sie sagen, wer La ilaha illallah sagt, er kommt ins Paradies. Was ist mit den anderen Hadithen, die über dieses Thema sprechen? Nimmst du nur einen Hadith und alle anderen Hadithe vernachlässigst du, dass man La ilaha illallah mit Sikt sagen muss und mit Ikhlas und mit Mahabba, dass man sich von, wenn man La ilaha illallah sagt, dass man sich von Schirk und Mushrikin und Tawahid lossagen muss, sonst ist La ilaha illallah ungültig, dass du mit La ilaha illallah stirbst. Alle diese Hadithe vernachlässigen Ahli Sunnah wal Jamaah nicht. Ahli Sunnah wal Jamaah, wenn sie ein bestimmtes Thema bearbeiten, sie sammeln alle Texte der Scharia, alle Beweise aus Koran und alle Beweise aus Sunnah, damit sie zu einem richtigen Resultat am Ende kommen. Ahli Sunnah wal Jamaah, sie machen eine Verbindung zwischen Ilm und zwischen Ibadah. Und das ist spezifisch und besonders, also eine Besonderheit von Ahli Sunnah wal Jamaah. Sie machen eine Verbindung zwischen Ilm, zwischen Wissenschaft, zwischen Ilm, Wissen und Ibadah auf der anderen Seite. Sie beschäftigen sich nicht nur mit Ilm und vernachlässigen die Ibadah. Sie sind auch nicht wie die Juhal, die Ibadah machen wollen, aber sie keinen Ilm haben, wie die ihre gegangenen Sufis. Nein, sondern sie lernen den Dien und handeln danach. Ahli Sunnah wal Jamaah Sie machen eine Verbindung zwischen Tawakkul und zwischen Akhzi bil Asbab. Also sie verlassen sich einerseits auf Allah subhanahu wa ta'ala, auf der anderen Seite machen sie die Ursachen, die Arbeiten. Es sind nicht nur die sagen, wir verlassen uns auf Allah, aber sie rühren nicht mit dem Finger. Das sind Balin, das ist nicht normal. Es sind auch nicht wie die, die arbeiten und sich auf Allah nicht verlassen. Sie verlassen sich nur auf ihre eigenen Kräfte und Qualitäten, was sie mit ihren, und sie glauben, der Rizq würde von ihrer eigenen Arbeit, von ihrem eigenen Einsatz kommen. Ahl Sunnah wal Jamaah macht das nicht. Sie verlassen sich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber in der Zwischenzeit machen sie das, was sie machen können. Und erwarten von Allah subhanahu wa ta'ala die Resultate. Ahl Sunnah wal Jamaah machen eine Verbindung zwischen Dunya und zwischen Zuhd. Sie machen eine Verbindung zwischen Bescheidenheit auf einer Seite. Sie sind Zahidin, sie sind bescheiden. Aber auf der anderen Seite haben sie auch etwas von der Dunya. Es sind nicht wie die, die nichts mit dieser Dunya haben, obwohl sie auf dieser Dunya leben. Und es sind auch nicht wie die, die sich dieser Dunya komplett ergeben haben. Sondern sie nehmen von der Dunya das, was sie brauchen, aber in der Zwischenzeit sind sie auch bescheiden. Ahli Sunnah wal Jamaah machen eine Verbindung zwischen Angst zu Allah und Hoffnung auf Allah oder in Allah subhanahu wa ta'ala und Liebe zu Allah tabarak wa ta'ala. Sie sind nicht wie die, die nur Angst vor Allah haben, wie die Khawarij. Oder die Allah anbeten nur aus Liebe, wie die Zanadika, wie die Christen oder die extremen Sufis. Oder bei denen ist die Reja, die Hoffnung, diese trügerische Hoffnung, hat Angst vor Allah und die Liebe zu Allah übertroffen. Wie die Murjia. Nein, sondern sie machen eine Verbindung zwischen Angst vor Allah und Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und Hoffnung in Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli Sunnah wal Jamaah machen eine Verbindung zwischen Gnade und Zärtlichkeit auf der einen Seite und Strenge und Härte auf der anderen Seite. Dort, wo es sich gehört, dass du zärtlich und gnädig bist, Ahli Sunnah wal Jamaah sind dort gnädig und zärtlich. Und dort, wo von ihnen verlangt wird, dass sie hart sind und streng sind, dort sind sie streng. Ihre gegangenen Sekten, sie sind gnädig und zart zu jedem, auch zu Kuffar, auch zu Muharibin, die diese Religion bekämpfen und die Muslime töten und vernichten wollen. Auf der anderen Seite, die Khawarij, die sind streng und hart und Jahle, auch wenn sie gegenüber den Muslimen zart und gnädig sein müssen, nein, sie machen keinen Unterschied. Alle Kuffar, die Kuffar und Muslime sind für sie gleich. Ahli Sunnah wal Jamaah machen eine Verbindung. Es steht Dauer al Kuffar. Streng sind sie Kuffar gegenüber. Ruhama u Beinekum. Aber unter sich sind sie gnädig, barmherzig. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahli Sunnah wal Jamaah machen eine Verbindung zwischen dem Verstand und den Gefühlen. Es sind nicht nur wie die Kuffar, die sagen, nein, wissenschaftlich bewiesen oder mathematische Formel oder und sie haben dieses Gefühl des Imans nicht. Es sind auch nicht wie die Sufis, bei denen nur das Gefühl eine Rolle spielt, ob es logisch ist, ob es mit dem gesunden Verstand erreichbar ist. Uninteressant. Nein, Ahli Sunnah wal Jamaah, sie verlassen sich auf das Gefühl des Imans und sie glauben, auch wenn sie es nicht sehen, sie glauben an Yom al-Qiyamah, an Jannah und Jahannam und an die Malaika. Sie glauben das. Denn das Gefühl des Imans, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gibt, sie verlassen sich auf Allah subhanahu wa ta'ala und glauben dem. Andererseits verwenden sie ihren Verstand, dass das alles logisch ist, Allahu Akbar. Sie sind nicht wie die, die dem Verstand Vorsprung geben. Und es sind auch nicht die, die nur ihre Gefühle befolgen und gar nicht auf die Logik und auf den gesunden Verstand achten. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahli Sunnah wal Jamaah, einer ihrer Besonderheiten sind sie, dass sie gerecht sind. Gerechtigkeit. Sie sind gerecht mit jedem. Mit Muslim und mit Kafir und mit einem, der Sünden macht. Sie bestrafen ihn nicht oder verurteilen ihn nicht über das, was er für eine Strafe verdient. Sie sind gerecht. Wenn er Strafe verdient, dann bekommt er sie. Wenn er sie nicht verdient, dann bekommt er sie nicht, auf keinen Fall. Ahli Sunnah wal Jamaah sind gerecht in jedem Sinne. Wenn sie das nicht wären, oder derjenige, der nicht gerecht ist, er hat diese Eigenschaft von Ahl Sunnah wal Jamaah nicht la hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jamaah haben die Eigenschaft der Vertrauenswürdigkeit in Bezug auf Ilm, auf Wissenschaft. Ihnen kannst du vertrauen. Ahl Sunnah wal Jamaah, die Imame von Ahl Sunnah wal Jamaah, denen kannst du vertrauen in Bezug auf Ilm. Wenn er etwas überliefert, dann überliefert er es so, wie es ist. Er sagt nicht, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah sagt, dabei lügt er aber, nur um seine eigene Meinung zu unterstützen. Er erfindet einen Hadith, um seine Meinung zu unterstützen. Er verdreht eine Aya, nein, ihm kannst du vertrauen, sie sind vertrauenswürdig. Sie überliefern die Hadithe so, wie sie sind. Sie überliefern die Aussagen der islamischen Gelehrten so, wie sie sind, auch wenn das gegen ihn selbst spricht. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jamaah haben eine Besonderheit, dass sie der mittlere Weg sind. Ahl Sunnah wal Jamaah gehen den mittleren Weg. An erster Stelle wie Al-Asma wa Sifat. Allahs Namen und Eigenschaften. Sie sind der mittlere Weg. Sie sind nicht wie die Allahs Namen und Eigenschaften verleugnen. Es sind auch nicht wie die auf der anderen Seite, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleichen. Nein, sondern sie glauben an die Namen und Eigenschaften Gottes, der Baraka Ta'ala, das, womit Allah sich selbst beschrieben hat und womit der Rasul alayhi salatu wasalam ihn beschrieben hat. Sie glauben an alles, aber sie verdrehen es nicht, erläutern es nicht, dass sie Allah mit den Geschöpfen gleichstellen, oder dass sie irgendwas von dem verleugnen und sagen, nein, das stimmt nicht. Die gehen den mittleren Weg. Sie gehen den mittleren Weg zwischen Murji'a und Khawarij. Sie gehen den mittleren Weg zwischen Murji'a und Khawarij. Sie sind nicht wie die Khawarij, dass sie sagen, bei jeder Sünde fließt du aus dem Islam. Und die sind nicht wie die Murji'a, die sagen, ein Kufr kann deinem Iman nicht schaden, wenn du in die Herzen noch immer Iman hast. Sondern sie gehen den mittleren Weg. Wenn jemand eine Tat des Kufrs begeht, dann verurteilen sie ihn mit dem entsprechenden Urteil dafür. Er ist ein Kafir, er ist ein Muschrik. Wenn jemand eine Sünde begeht, dann bekommt er die Eigenschaft dieser Sünde, die er begangen hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jamaah geht den mittleren Weg in Bezug auf Takfir. Das sind nicht die im Takfir übertreiben und über jeden Takfir machen, der es auch nicht verdient. Und es sind auch nicht wie die auch Kuffar und eindeutige Kuffar und Muschikin und Munafikin Muslime behandeln und sie als Muslime akzeptieren. Nein, sondern sie gehen den mittleren Weg in diesem Thema des Takfirs. Sie übertreiben nicht in eine Richtung und sie untertreiben nicht in eine andere Richtung, wie die ihre gegangenen Sekten. Ahl Sunnah wal Jamaah gehen den mittleren Weg in Bezug auf Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala Vorherbestimmung. Sie sind nicht wie die Jibriye, die sagen, wir sind gezwungen, Allah hat uns gezwungen, alles zu machen, was wir machen. Auch wenn es eine Sünde ist, das ist Allahs Wille, Allah hat dich dazu gezwungen. Auch wenn du Zina machst und Alkohol trinkst und andere Sünden begehst, Allah will das von dir, Allah hat dich dazu gezwungen und dafür wirst du auch belohnt. Das sind die Jibriye wa yazim billah, Mushrikin. Und auf der anderen Seite die Qadariye, die sagen, nein, Allah hat nichts vorherbestimmt. Und Allah wusste nichts, was passiert. Erst nachdem du es gemacht hast, hat Allah subhanahu wa ta'ala dich dementsprechend belohnt oder bestraft. Die sind auch Kuffar. Ahl Sunnah wal Jamaah geht den mittleren Weg und sagen, Allah hat alles vorherbestimmt. Aber du hast dich selbst für das entschieden, was du machst. Entweder der Weg des Islams oder der Weg des Kufrs. Entweder der Weg der Gehorsamkeit oder der Weg der Sünde. Ahl Sunnah wal Jamaah gehen den mittleren Weg in Bezug auf Liebe zum Propheten alaihi salatu wasalam. Sie lieben den Propheten sallallahu alaihi wasalam, aber sie gehen den mittleren Weg. Sie übertreiben nicht so, dass sie den Propheten so sehr lieben, dass sie beginnen ihn anzubeten, wie das die Muschrikin machen. Und es sind auch nicht wie die anderen Muschrikin, die über den Propheten sallallahu alaihi wasalam im negativen Kontext erwähnen. Die über ihn sagen, ja, er hat ein minderjähriges Kind geheiratet. Oder er hat die Benu Kureyza getötet auf eine Art und Weise, die nicht üblich ist. Und so weiter und so weiter. Kuffar, die bekennen sich zum Islam. Aber in Wirklichkeit sind das die schlimmsten Kuffar. Warum? Weil sie den Propheten kritisieren. Niemand hat das Recht, den Propheten alaihi salatu wasalam zu kritisieren. Auf der anderen Seite sind die in Liebe übertreiben. Ahl Sunnah wal Jamaah geht den mittleren Weg. Sie lieben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber übertreiben nicht in dieser Sache, dass sie beginnen ihn anzubeten. Wa yazim billah. oder ihnen Gottes Eigenschaften zu geben, wie die Rafida, la'anahumullah, Gottes Eigenschaften Ali und anderen von den Sahaben gegeben haben oder ihren Imamen. Ahl Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg, wenn es sich um Sahaba handelt. Sie lieben die Sahaba und respektieren die Sahaba. Wenn ein Sahabi irgendeinen Fehler gemacht hat, dann weiß man, dass es ein Fehler ist, aber man kritisiert ihn nicht dafür. Die Khawarij haben Takfir über Sahaba gemacht. Und die Rafida haben Takfir über die meisten gemacht, außer um einige, die sie begonnen haben anzubeten. Oder wie die Sufis, die sehr viele der Sahaba anbeten, über Yazabillah. Ahli Sunnah wal Jama'ah machen das nicht. Wir lieben die Sahaba und befolgen die Sahaba, aber wir geben ihnen nicht die Eigenschaften der göttliche Eigenschaften oder Eigenschaften, dass sie fehlerfrei sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg, wenn es sich um Ulema handelt. Wir respektieren unsere Ulema und nehmen von unseren Ulema, von unseren Gelehrten. Aber wir übertreiben nicht, dass wir den Ulema Eigenschaften geben, dass sie nie, das Propheten-Eigenschaften. Er kann keinen Fehler machen. Alles, was er sagt, ist hundertprozentig. Das machen nur ihre Gegänge, ihre Sekten. Einen Imam, einen Alim, darfst du nichts in Frage stellen, weil es ein Alim. Ahl Sunnah wal Jama'ah handelt nicht so. Wenn ein Fehler ist, dann sagen sie, das ist ein Fehler. Auf der anderen Seite, Leute, die überhaupt nicht auf die Ulema achten, die beleidigen die Ulema. Sie suchen nur ihre Fehler heraus und erwähnen nur ihre Fehler. Sie können nicht einen Alim loben oder seine guten Eigenschaften nennen. Das sind alles Eigenschaften von Balin. Ahl Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg in Bezug auf Ulema. Ahl Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg, wenn es sich um ihre Herrscher handelt, um den islamischen Herrscher. Die Ahl Sunnah wal Jama'ah unterstützen den Herrscher, wenn er mit Koran und Sunnah regiert und kämpfen auf seiner Seite. Und wenn er einen Fehler macht, versuchen sie ihm Nasiha zu machen. Aber sie kämpfen mit ihm, auch wenn er ein Fasik ist, und lassen ihn nicht im Stich und gehorchen ihm in all dem, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet ihm befohlen hat. Sie sind nicht wie die, die den Herrschern gehorchen, auch wenn die Herrscher Kuffar sind, auch wenn die Herrscher Munafikin sind. Es sind auch nicht wie die Khawarij, die gehen auf ihre Herrscher, obwohl die Herrscher Muslime sind. Und töten sie und machen Takfir über sie. Ahl Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg. Wenn der Herrscher Kufr begeht, dann sind sie verpflichtet, ihn zu erledigen. Wenn aber der Herrscher Muslim ist, dann gehorchen sie ihm in der Ta'ah, in dem, was Allah und sein Prophet befohlen haben, aber nicht in dem, was Sünde gegenüber Allah ist und seinem Propheten a.s.w. Ahl Sunnah wal Jama'ah. Sie nennen sich immer mit dem Namen des Islams, also Muslime, oder Ahl Sunnah wal Jama'ah. Sie nennen sich nicht mit irgendeinem anderen Namen. Dass sie sagen, wir sind Sufis, wir sind Tariqat Abdul Fulani, oder wir sind Sekte Fulaniye, oder wir sind Ikhwanu Fulaniye, oder wir sind Hizbu Fulaniye, oder wir sind Weg so und so. Nein, Ahl Sunnah wal Jama'ah in der Geschichte, sie haben sich immer Ahl Sunnah wal Jama'ah genannt, oder einfach Islam, einfach Muslime. Sie erfinden nicht irgendwelche neuen, besonderen Namen, dass sie sagen, wir sind jetzt die Gruppe, die Firka, die Sekte, so und so. Ahl Sunnah wal Jama'ah haben sich immer Sunna genannt oder Islam. Ahl Sunnah wal Jama'ah handeln meistens gleich, egal wo sie leben. Wenn du Ahl Sunnah wal Jama'ah irgendwo am Ende der Welt findest, die gleichen Eigenschaften wirst du bei Ahl Sunnah wal Jama'ah auf der anderen Seite der Welt finden. Ahl Sunnah wal Jama'ah in Amerika, Ahl Sunnah wal Jama'ah in Asien, Ahl Sunnah wal Jama'ah in Afrika, in Europa, egal in welchem Land, egal in welchem Dorf, ob in der Wüste oder im Wald, ob auf dem Berg oder irgendwo im Tal, Ahl Sunnah wal Jama'ah haben meistens die gleichen Eigenschaften und die gleichen Einstellungen. Allahu Akbar. Keine der anderen Sekten hat das. Ja, alles sufischen Sekten. Jeder hat seine eigenen Eigenschaften und seine eigenen Rituale, die sie machen. Rafida, die Schia im Iran, sind nicht so wie die anderen Schia in Syrien zum Beispiel oder sonst woanders. Bei Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie haben die gleichen Einstellungen und die gleichen Eigenschaften. Walillahil hamd. Bei Ahl Sunnah wal Jama'ah gibt es keine Meinungsverschiedenheit in Aslil Aqidah. Im Fundamenten der Aqidah gibt es keine Meinungsverschiedenheit bei der Ahlussunna wal Jamaa. Die Meinungsverschiedenheit gibt es in anderen Sachen, Sachen des Ijtihads. Und das ist auch eine keine schlechte Sache. Barakallahu fikum. Aber in Ahlussunna wal Jamaa haben sie keine Meinungsverschiedenheit. Ahlussunna wal Jamaa, sie meiden Diskussionen und Streitigkeiten mit Ahlul Bidah. Das ist Zeitverschwendung. Das ist Zeitverschwendung, mit den Ahlul Bidah seine Zeit zu verschwenden, mit ihnen zu diskutieren und seine Energie zu verschwenden. Ahlul Sunnah wal Jamaa halten sich fern von Ahlul Bidah. Sie wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Ahlul Bidah sind Salimun. Und Allah befiehlt den Mu'minin, dass sie sich von Salimun fernhalten. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Kommt ja nicht den Salimin in die Nähe. Ahlul Sunnah wal Jamaa halten sich fern von Ahlul Bidah und wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Ahlul Sunnah wal Jamaa meiden Geschichten, die man herumspricht. Ich habe gehört, es wird erzählt, Qilu Aqal, es wird erzählt, Ahlul Sunnah wal Jamaa meiden solche Geschichten. Geschichte nur mit Überlieferung. Ich habe diese Person gehört, dass sie so und so gesagt hat und sie überliefert von dem und dem. Oder sie selbst hat gesehen. Nicht, es wird erzählt, ich habe gehört, vielleicht Ahlul Sunnah wal Jamaa handeln sich so. Und sie stellen nicht überflüssige Fragen, unnötige Fragereien. Ahlul Sunnah wal Jamaa macht das nicht. Ahlul Sunnah wal Jamaa meiden Themen, dass sie über Themen reden, bei denen es keine Resultate und keine Nützen gibt. Dass sie jetzt sprechen über Mond. Wo würde man sich umdrehen müssen, wenn man auf dem Mond wäre? Wie nimmt man Wudu, wenn man auf dem Mars ist? Und Sachen, die unnötig sind. Was sind die Resultate? Was haben wir? Diese Diskussion, die wir führen. Was ist das Resultat am Ende? Gibt es ein Resultat? Wenn nicht, dann diskutieren wir überhaupt nicht. Wir reden nicht über Sachen, die nicht passiert sind. Oder die überwiegende Meinung ist, dass solche Sachen überhaupt gar nicht passieren können. La haula wa la quwwata illa billah. Wenn wir gucken bei den Sekten und wenn wir bei ihnen irgendeine positive Eigenschaft finden, diese Eigenschaft ist bei Ahlus Sunnah wal Jamaa vollständiger und besser. Wenn wir sagen, die Tabligh, sie haben schönes Benehmen. Nein, wallah. Wenn wir sagen, Ahlus Sunnah wal Jamaa hat ein besseres Benehmen. Wenn wir sagen, diese Jamaa, die sind zwar nicht von Ahlus Sunnah, aber sie machen Dawa. Ahlus Sunnah wal Jamaa macht das besser. Es gibt diese Leute, sie lesen Koran gut. Ahlus Sunnah wal Jamaa macht das besser. Es gibt Leute, sie machen, befolgen Ahlus Sunnah wal Jamaa. Jede positive Eigenschaft finden sie bei irgendeiner Jamaa oder bei irgendeiner Sekte. Sagst du, diese Partei, Hizbu Fulani oder Ikhwanu Fulani, die können sich gut organisieren. Ahlus Sunnah wal Jamaa kann das besser. Nur mit der Voraussetzung, dass sie auch tatsächlich Ahlus Sunnah wal Jamaa sind. Und man sollte Sekten nicht loben. Man sollte sie nicht loben, weil sie sind nicht lobenswürdig. La haula wa la quwwata illa billah. Ahlus Sunnah wal Jamaa, sie beraten sich gegenseitig. Im Dien und in Dunya. In Sachen der Religion und in menschlichen Sachen. Das ist eine Eigenschaft von Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ahlus Sunnah wal Jamaa, sie sind dafür bekannt, dass sie fi sabilillah spenden. Ahlus Sunnah wal Jamaa sind bekannt, dass sie fi sabilillah spenden. Sie spenden nicht aus nationalistischen Gründen oder dass sie spenden aus irgendwelchen Gefühlen im Herzen. Oder nein, sie spenden fi sabilillah. Es ist eine Sache, eine Angelegenheit des Islams, der Muslime. Ahlus Sunnah wal Jamaa sind Nummer 1, wenn es sich um Spenden handelt. Ahlus Sunnah wal Jamaa sind dafür besonders, dass sie sich um Angelegenheit aller Muslime kümmern. Sie machen sich Gedanken und Sorgen um alle Muslime der ganzen Welt. Sie kümmern sich nicht um ihre Muslime in ihrem Land oder Muslime in einem besonderen Teil. Nein, Ahlus Sunnah wal Jamaa machen sich Gedanken um alle Muslime und machen sich Sorgen um sie. Ahlus Sunnah wal Jamaa streben danach, dass Muslime eins werden. Dass sie sich einig werden unter einer Kelima, Kelima la ilaha illallah. Nur Ahlus Sunnah wal Jamaa hat diese besondere Eigenschaft. Alle anderen, die sagen, wir wollen auch Khilafa Islamiyah haben, wir wollen auch nur einen Herrscher haben, dass wir gemeinsam ist. Wie ist das möglich, wenn ihr Koran und Sunnah mit den Füßen tretet, wa'iyazan billah? Nur bei Ahlus Sunnah wal Jamaa ist diese Sache möglich. Und in Wirklichkeit sind sich Ahlus Sunnah wal Jamaa einig. Das einzige Problem ist, sie leben an verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Ländern. Und das ist ein großes Problem für die Kuffar. Das ist die Aqida der Ahlus Sunnah wal Jamaa. Eines Tages werden sie sich versammeln auf einer Stelle. In einem Land. und werden ihre Kräfte inshallah ta'ala konzentrieren auf eine bestimmte Sache. Barakallahu fikum. Ahli Sunnah wal Jama'ah haben den schönsten Akhlaq, weil diesen Akhlaq haben sie vom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelernt. Ein echter Akhlaq, Akhlaq eines Mannes, ein natürliches Benehmen, nicht irgendwas Verformtes, Verfälschtes, sondern Ahli Sunnah wal Jama'ah sind wahre Männer. Also Männer im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie das direkt vom Rasulullah alayhi salatu wasalam lernen und von den Sahaban Ridwanullahi alayhim. Ahli Sunnah wal Jama'ah behalten ihr schönes Verhalten, auch wenn es Meinungsverschiedenheit unter ihnen gibt. Wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, in Sachen, die Ijtihad sind, auch bei dieser Sache bewahren sie ihr schönes Benehmen. Sie fliegt nicht aus und rennt durch, nur weil derjenige einen Hadith anders verstanden hat, weil man diesen Hadith tatsächlich anders verstehen könnte. Die Sahaba sind sich nicht einig bei dieser Mas'ala. Bei den großen Imamen gibt es Meinungsverschiedenheit in diesem Thema. Die Muslime behalten ihre Ruhe und ihr Akhlaq und ihren Adab und fliegen nicht aus und beginnen, wie die Munafikin, zu provozieren oder zu beleidigen einen Muslim, nur weil er anders denkt in einer bestimmten Sache. Und ich sage dort, wo man anders denken könnte, weil es bei den Imamen der Sunna oder bei den Sahaben auch diese Meinungsverschiedenheit eventuell gab. Ahli Sunna wal Jama'ah, sie streben immer nach höhere Ziele. Sie sind nicht zufrieden mit einer bestimmten Sache, dass wir sagen, ja, wir haben eine Moschee eröffnet, Alhamdulillah, das war's. Nein, wir eröffnen noch 20 andere. Wir machen Dawah und Jihad fi sabilillah. Sie streben immer nach Besserem, immer, dass sie höhere Ziele erreichen. Ulul Himma, sie haben hohe Ziele. Und nicht irgendwelche Kleinigkeiten, kleine Sachen, die nicht einmal man kann sie nicht einmal erwähnen. Sie sind nicht einmal wert, dass man sie erwähnt. Nichts. Was hast du schon gemacht? Gar nichts. Ahli Sunnah wal Jama'ah wohl haben große Ziele. Große Ziele. Ziele, die die ganze Dunya betrifft. Ahli Sunnah wal Jama'ah streben danach, dass der Islam die ganze Dunya regiert. Und nicht nur, dass der Islam in einem Dorf regiert oder irgendwo in einem Berg, wo es sowieso nur 20 Einwohner gibt in dem Dorf. Die ganze Dunya. Danach streben die Muslime. Danach strebt Ahli Sunnah wal Jama'ah. Deswegen sind Ahli Sunnah wal Jama'ah Nummer 1, Feind Nummer 1, den Kreuzrittern und den Zionisten, la'anihumullah. Ahli Sunnah wal Jama'ah sind stabil und bewahren ihre Ruhe und ihre Stabilität, egal ob sie im Wohlstand leben, im Reichtum oder in Armut, oder sie sind arm, in ärmlichen Verhältnissen, sie bleiben stabil. Sie verlassen nicht Koran und Sunnah, weil sie jetzt plötzlich reich geworden sind. Und vernachlässigen ihre Religion, weil sie jetzt plötzlich reich und mächtig sind. Ja? Und die vernachlässigen nicht Koran und Sunnah, weil sie jetzt plötzlich arm sind und nichts zu essen haben. Ein Sunni bleibt ein Sunni, egal ob reich oder arm. Er bleibt treu und gehorsam Allah, subhanahu wa ta'ala, und dem Propheten, alaihi salatu wassalam. Aber in unserer Zeit sehen wir Leute, sobald er kein Geld mehr hat, er entfernt einfach sein Bart. Warum hast du das gemacht? Ja, ich muss. Subhanallah, Ahli Sunnah, die bleiben stabil. Diese Stabilität der Sunnah behalten sie. Egal, ob es ihnen gut geht oder schlecht geht. Sie verlassen die Regeln der Sunnah nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahli Sunnah wal Jama'ah, eine Besonderheit bei ihnen ist, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Sie unterstützen sich gegenseitig und vervollständigen einander. Die sind wie ein Bauten, wie ein Haus. Jeder Muslim stellt wie ein Ziegelstein dar. Die unterstützen sich gegenseitig und vervollständigen sich gegenseitig. Wenn ein Muslim vielleicht einige Mängel hat, sein Bruder vervollständigt diese Mängel. Und gemeinsam, nur gemeinsam, sind sie komplett. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahli Sunnah wal Jama'ah sind die Mujaddidun dieser Religion. Sie erneuern den Menschen ihre Religion. Wenn die Menschen die Religion vergessen, oder die Sunna wird, Ahli Sunnah wal Jama'ah sind die diese Sunna wieder zum Leben erwecken und sie weiter verbreiten. Die gerät in Vergessenheit, Ahli Sunnah wal Jama'ah sind die Sunna wieder zum Leben bringen und die allgemein die Religion wieder erleben. Ahli Sunnah wal Jama'ah, das sind Leute, von Amr bi-Maruf wa Nahy al-Munkar. Sie befehlen das Gute und verbieten das Böse. Eine Eigenschaft von Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a sind Leute der Dawa. Sie machen Dawa und rufen die Menschen, die Menschheit zum Islam. Sie rufen sie zu Allah auf schönste Art und Weise. Mit Regen, die der Prophet Al-Karim alayhi salatu wasalam gestellt hat. Ahl Sunnah wal Jama'a gehen immer mit gutem Beispiel voran. Wenn sie eine bestimmte Sache den Menschen erklären wollen, dann zeigen sie es in der Tat, wie das funktioniert. Das sind nicht Leute, die nur einfach herumreden und herumquatschen. Sie zeigen es. So soll es funktionieren, inshallah ta'ala. Sie gehen also mit gutem Beispiel voran. Ahl Sunnah wal Jama'a sind die Guraba, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnt. Bada al-Islamu ghariban. Der Islam hat mit Ghuraba, mit fremden Leuten begonnen. Fremde, unbekannte Leute. Und er wird wieder zurückkommen mit fremden, unbekannten, für die Menschen unbekannte Leute. Fatuba lil Ghuraba. Freuen, große Belohnung erwartet die Ghuraba. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu diesen Ghuraba gehören. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen barakallahu fiikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Eine der Besonderheiten von Ahl Sunnah wal Jama'a ist, Ahl Sunnah wal Jama'a, sie sind Firqa Najiya, wie der Prophet sagt. Die gerettete Gruppe, die werden gerettet. Gerettet im Menschenbezug, gerettet von der Dalala. Ahl Sunnah wal Jama'a ist gerettet von der Dalala. Wenn sie Koran und Sunnah und die Akida der Ahl Sunnah gelernt haben, kann keine Sekte kommen und ihnen irgendwas verwirren oder verschmutzen oder beschmutzen. Er bleibt bei Ahl Sunnah. Er geht nicht in diese Richtung und auch nicht in diese Richtung. Die sind Firqa Najiya, die gerettete Gruppe. Deswegen du, auch wenn du irgendwas nicht verstehst, geh mit der geretteten Gruppe. Geh mit ihnen, auch wenn sie ganz weit weg von dir entfernt sind und du bist als einziger Muslim in deiner Stadt, dein Herz. Ich bekenne mich zu ihnen. Ich bin zwar jetzt hier. Ich habe kein Geld, ich habe keinen Reisepass. Ich bin schwach. Ich habe diese oder andere Gründe. Aber mein Herz ist mit Ahl Sunnah wal Jama'a. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Die auf unserem Wege Dschihad führen und kämpfen, wir werden sie rechtleiten. Die Wege, die zu uns führen. Was sagen die Imam Ahmed und Sufyan al-Thawri? Und Abdullah ibn Mubarak sagen, wenn sich die Menschen uneinig werden, haltet ihr euch an die Mujahideen. Allah verspricht ihnen in dieser Aya die Rechtleitung. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wa Jama'a sind Taifa Mansura. Der Prophet s.a.w. sagt Taifa Mansura. Eine siegreiche Gruppe. Ahl Sunnah wa Jama'a sind Zahirina ala al-Haq ila yawm al-Qiyamah. Die werden deutlich sichtbar sein bis yawm al-Qiyamah. Es wird keine Zeit geben zwischen dem Propheten und bis Yom Khiyama, dass man nicht sagen kann, in dieser Zeit gab es keine Ahl Sunnah wal Jama'a. Immer bis Yom Khiyama wird es immer eine Gruppe geben, Ahl Sunnah wal Jama'a. Zahirina ala aduwihim. Allah wird ihnen helfen gegen ihre Feinde und sie werden auch sichtbar sein, dass man sagen, das sind diese Leute, das sind diese problematische Gruppe, das sind die, die Probleme machen überall auf der Dunya. Das sind Feinde Nummer 1. Gegen die verbünden wir uns. Kuffar, egal ob es sich um Mushrikin handelt, oder um Ahlul Kitab, oder um Munafikin, die sich zum Islam bekennen. Alle sind sich einig im Kampf gegen diese sichtbare Gruppe. Allah wird dieser sichtbaren Gruppe den Sieg geben. Walillahi alhamd. Und Allah verspricht, dass der Baraka Ta'ala und die Kuffar werden am Ende besiegt werden. La hawla wa la quwwata illa billah. Alle Ummen, alle Menschen haben Respekt vor Ahl Sunnah wal Jama'a. Eine besondere Eigenschaft und Fadl min Allahi Azawajal. Alle Gruppierungen, alle Völker haben Respekt von Ahl Sunnah wal Jama'a und Wallahi, sie haben Respekt von ihnen. Wenn sie nicht respektieren aus Liebe, sie respektieren sie aus Angst. Aber dieser Respekt wird sein müssen, ob die Kuffar es wollen oder nicht. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Die Menschen, sie sind traurig, wenn Ahl Sunnah wal Jama'a weg sind. Menschen, wenn Ahl Sunnah wal Jama'a plötzlich irgendwo verschwinden und die sind nicht mehr da, die Menschen werden um sie trauern. Wallahi ladim. Eine Eigenschaft von Ahl Sunnah wal Jama'a haben wir oft mit unseren eigenen Augen gesehen. Ahl Sunnah wal Jama'a bleiben standhaft in ihren Aussagen und ihrer Akida und Dawa. Sie sagen nicht heute eins und morgen sagen sie nein, das war damals. Heute sagen sie, unsere Akide ist so und so, dann kommen sie morgen und sagen, nein, wir haben diese Sachen geändert. Oder Dauer, sie rufen zu einer bestimmten Sache, zu Tawhid. Es ist unmöglich, dass sie morgen kommen und sagen, nein, wir machen nicht mehr da bei mir. Die bleiben standhaft in diesen drei Angelegenheiten. Ihre Aussagen, ihre Akida, ihre Überzeugungen und dritte Sache, ihre Dauer. Da bleiben sie standhaft und lassen nicht nach. Egal wie hart es wird. La hawla wa la quwwata illa billah. أهل السنة والجماعة machen Nasiha لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Die machen Nasiha zu Allah oder für Allah. Diesen Hadith haben wir oft gehört und seine Erläuterung und sein Buch und Nasiha zu den Propheten und Nasiha zu den Imamen der Ummah, den Führern und Nasiha zu allgemein zu allen Muslimen. أهل السنة والجماعة verpflichten nicht die Menschen über ihre Möglichkeiten. Oder dass sie von den Menschen verlangen, das, was Allah nicht von ihnen verlangt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie versuchen sich immer zu steigern und verlangen, auf der anderen Seite verlangen sie aber nicht das Unmögliche. Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie versuchen sich zu steigern, aber verlangen nicht das Unmögliche, dass sie jetzt Malaika werden oder dass sie jetzt unsterblich werden oder dass sie jetzt unbesiegbar werden. Nein, sondern sie suchen, dass sie besser werden, dass sie sich immer bessern, aber nicht, dass sie irgendwas Unmögliches erreichen. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Al-Wala wal-Bara, die Liebe und Loyalität und Freundschaft und das Lossagen und Feindseligkeit und Hass ist bei Ahl Sunnah wal Jama'ah nur auf Islam aufgebaut. Auf keine anderen Sache. Derjenige, der jemanden liebt, aber es ist nicht aufgebaut auf Islam, er ist nicht von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Derjenige, der jemanden hasst, es ist nicht aufgebaut auf Islam, auf Quran und Sunnah, der ist nicht von Ahl Sunnah wal Jama'ah in dieser Eigenschaft. Ahl Sunnah wal Jama'ah haben die Eigenschaft, dass sie sich gegenseitig lieben und dass sie gegenseitig gnädig sind. Dass sie sich gegenseitig lieben und wertschätzen und respektieren. Ahl Sunnah wal Jama'ah untereinander, sie behandeln sich nicht gegenseitig, als wären das irgendwelche Tiere oder Kuffar oder Sklaven. Nein, Ahl Sunnah wal Jama'ah unter sich, wie benehmen sie sich? Mit Respekt und Liebe. Und so wie es würdig ist, dass du deinen Bruder in Dien behandelst. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jama'ah machen nicht Takfir untereinander. Niemals gab es unter Ahl Sunnah wal Jama'ah, dass sie sich untereinander Takfir machen. Du bist Kafir, du bist Kafir, du bist Kafir. Nein! Ahl Sunnah wal Jama'ah haben niemals gegenseitig Takfir gemacht. Sie haben Takfir nur über den gemacht, der Takfir verdient. Aber schauen wir uns die sufischen Sekten, die Hariji-Sekten, egal ob die in unserer Zeit oder die damals, über die Schia-Sekten, jeder macht Takfir über den anderen. Aber bei Ahl Sunnah wal Jama'ah gibt es so etwas nicht. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bei Ahl Sunnah wal Jama'ah, Ahl Sunnah wal Jama'ah ist rein von Schirkiyat und Kufriyat und Bid'ah. Bei Ahl Sunnah wal Jama'ah gibt es nicht Kufriyat und Schirkiyat und Bid'ah. Sonst wären sie nicht Ahl Sunnah wal Jama'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jama'ah. Die Ahl al-Bid'ah, die Mubtadi'ah, sie kehren zurück zu Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wenn ein Mubtadi'ah, egal ob er ein Schia ist, oder ein Sufi, oder ein Mu'tazili, oder ein Jahmi, oder ein Khariji, oder ein Murji, oder Qadari, oder ein was weiß ich was, wenn er Tauba macht, zu wem kehrt er zurück? Man sagt nicht umsonst, er ist zurück zu Sunnah gekehrt. Er ist zurück zu Ahl Sunnah gekehrt. Zu ihnen kannst du zurückkehren. Nur zu Ahl Sunnah wal Jama'ah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahl Sunnah wal Jama'ah verdrehen nicht die Bedeutungen, dass sie sagen, dieses Wort im Koran bedeutet das und das. Also sie nehmen nicht die klare Bedeutung, sondern sie verdrehen das, was überhaupt, es ist überhaupt nicht die Bedeutung. Sie nehmen den Tafsir von irgendeinem Schwachkopf. Anstatt dass sie Tafsir von Sahaba und von den Tabi'in und von Imamen der Sunna nehmen. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahl Sunnah wal Jama'ah sind überzeugt, dass keiner das Recht hat, diese Scharia zu verlassen. Die Scharia des Propheten a.s. Kein Mensch. Alle Menschen sind verpflichtet, diese Scharia zu befolgen bis zu ihrem Tod. Es gibt keinen Alim, es gibt keinen Scheich, es gibt keinen Imam, der das Recht hat, die Scharia, das Gesetz von Muhammad a.s. nicht zu befolgen. Niemand. Das Gegenteil von dem werden wir finden bei den Sufis. Ihre Schuyuch werden plötzlich bekommen eine bestimmte Deraja. Sie müssen nicht mehr Scharia befolgen. Bei den Rafida, sie haben eine bestimmte Deraja, ihre Imame. Sie müssen nicht mehr auf das islamische Gesetz. Sie erfinden ihr eigenes Gesetz. La'anahumullah. Ahle Sunna wal Jamaa überprüfen jede Nachricht gut und ziehen nicht voreilige Schlüsse, sondern jede Nachricht, die zu ihnen kommt, sie überprüfen sie. Sie glauben nicht alles, was man ihnen sagt. Ahle Sunna wal Jamaa, sie sind nicht voreilig mit Fetwa geben, dass sie sagen sofort halal, haram, erlaubt, batil, sahih, sondern sie nehmen die Sache, gucken sich präzise und genau an, den Hukm im Islam und den Hal, den Zustand der Person, auf den also diese Fetwa bezogen ist. Sie sind nicht so schnell, dass sie schnell Fetwa einfach so hergeben, wie die Ahlul Bidah das machen. Ahlul Sunnah wal Jamaa achten, dass sie Allahs Zufriedenheit erlangen, zu jeder Zeit auf eine bestimmte Art und Weise. Ramadan zum Beispiel fasten sie nur im Ramadan. Das Pflichtfasten, 30 Tage oder ein Monat, fasten sie nur im Ramadan. Man kann sie nicht woanders fasten. Hajj machen sie nur in den Monaten von Hajj. Und Zekat zahlen sie, wenn Zekat Pflicht ist, nicht wann es dir gefällt oder wann du möchtest. Zekat geben sie an bestimmte Personen, nicht an irgendwen. Er gefällt mir oder er ist mir sympathisch, ich gebe ihm Zekat. Nein, sondern die sind präzise. Sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit zu bestimmten Zeiten, zu präzisen Zeiten und auf eine bestimmte, präzise Art und Weise. Barakallahu fikum. Ahle Sunna wal Jamaa, sie bekommen die frohe Botschaft in ihrem Sterbemoment. Wenn einer von Ahle Sunna wal Jamaa stirbt, und dafür gibt es genug Beweise aus der islamischen Geschichte bei den Imamen der Sunna, im Sterbemoment überbringen ihnen Malaika frohe Botschaften. Bushra lekum. Wir bringen euch die erfreuliche Nachricht, dass auf euch Jannah wartet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit auf euch wartet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Vergebenheit auf euch wartet. Allahu Akbar. Das passiert nicht mit den Ahlul Bidah wa Dalal. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahlul Sunnah wal Jamaa. Eine der besonderen Eigenschaften bei Ahlul Sunnah wal Jamaa ist, sie haben schöne und strahlende Gesichter in Dunya und in der Akhirah. Und wallahi, diese Schönheit und das Strahlen ihrer Gesichter wirst du in der Dunya nicht finden, außer bei Ahlul Sunnah wal Jamaa. Wer Rafida, wer die Schia, die Iraner gesehen hat, oder andere Schia, wer sie gesehen hat in ihren Gesichtern, hat sofort gesehen, die haben mit Ahlul Sunnah wal Jamaa nichts zu tun. Wer Mushrikin gesehen hat, von anderer Sorte, er hat sofort gemerkt, das sind Mushrikin, das sind keine Ahlul Sunnah wal Jamaa. Sogar, barakallahu fikum, für uns Weiße, sind die Schwarzen aus Afrika, sehen alle gleich aus, alle sind schwarz. Aber an ihren Gesichtern, wallahi, merkst du nur, merkst du leuchtende, strahlende Gesichter, schöne Gesichter. Und bei den anderen Schwarzen, obwohl sie die gleiche Haarfarbe, Augenfarbe, Haarart, Gesichtsfarbe, alles ist gleich. Aber bei dem siehst du, er ist nicht von Ahlus Sunnah wal Jamaa, kabbahallahu wajhah. Und diese Dua haben Ahlus Sunnah wal Jamaa in der islamischen Geschichte immer für die Schia verwendet. Qabbahallahu wujuhakum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Gesichter verunstalten. Deswegen diese Dua von Ahlus Sunnah wal Jamaa, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, als hätte Allah subhanahu wa ta'ala sie erhört. Deswegen sehen wir bei den Nicht-Ahlus Sunnah wal Jamaa, wie Allah ihre Gesichter verunstaltet hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum. Ich könnte noch sehr viele Eigenschaften von Ahlus Sunnah wal Jamaa erwähnen, aber wir erwähnen noch eine und damit beenden wir inshallah ta'ala unsere heutige Khutbah. Barakallahu fikum. Ahlus Sunnah wal Jamaa oder die Belohnung von Ahlus Sunnah wal Jamaa, ihr Rang wird um mehrfaches erhöht in dieser Dunya und in der nächsten. Weil sie haben alles richtig gemacht. Sie haben alles richtig nach Sunnah gemacht. Wie ist es möglich, dass jemand die richtige Aqidah, den richtigen Glauben an Allah hat, Tabaraka wa ta'ala, und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam befolgt? Wie ist es möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Taten nicht annimmt? Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht nur seine Taten annehmen, sondern er wird seinen Rang um viel, viel mehr erhöhen. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den Befolgern und von den Anhängern dieser Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaa ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die diese Aqidah befolgen, die diese Aqidah erlernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die Sunnah am schönsten und am besten befolgen und sie in Tat setzen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen dieser Welt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Jama'at der Ahl-Sunnah überall auf der ganzen Welt unterstützt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie in seinen Schutz nimmt. Ein Schutz von ihm, der Baraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Feinde von Ahl Sunnah wal Jama'ah vernichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Feinde von Ahl Sunnah wal Jama'ah zugrunde gehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Feinde von Ahl Sunnah wal Jama'ah bestrafen in dieser und in der nächsten Welt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Jihad al-Mujahideen helfen, egal wo sie sich befinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Feinde des Islams zerstören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die diese Religion unterstützen. Mit all dem, was sie können und mit all dem, was ihnen lieb ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir al-mu'minin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim salam alaikum.